die Benutzer definierten Datenstücke können einfach gibt es sein, zum Beispiel Aufzählungsstücken, könnte es sein, dass ich jetzt in einem Programm einen Typ Geschlecht haben möchte, dann kann ich mir diesen Typ einfach definieren und kann sagen, hier, mein Typ Geschlecht kann genau zwei Werte annehmen, nämlich männlich und weiblich, und kann später auch Variablen auf die Züge definieren. Oder es kann sich um zusammengesetzte Typen handeln, etwa die Vereinbarung eines Typs namens Daten. Und das sehen wir hier. Das Datum hat drei Bestandteile. Alle drei Bestandteile sind nicht vorzeichenbehaftete Ganzzahlen. Also ganze Zahlen sind gleich 0. Und die drei Bestandteile heißen Tag, Monat und Jahr. Damit kann ich da ein Datum repräsentieren. Wenn ich jetzt auf der einen Seite sehe, diese Daten haben, sei es elementare Daten oder benutzerdefinierte Daten. Und auf der anderen Seite habe ich meine Funktionen oder auch Prozeduren genannt. Dann habe ich etwas, was eigentlich zusammengehört, getrennt. Ja? Also ich mache einmal Gedanken über die Daten, dann mache ich Gedanken über Funktionen. Und schlussendlich ist es ja so, dass immer nur bestimmte Funktionen auf bestimmten Daten arbeiten. Ja? Und bestimmte Funktionen auch auf bestimmte Daten auch angewendet werden, sinnvoll angewendet werden können. Und da hat man dann irgendwann in der Informatik, in der Entwicklung, auch nicht mal haben wir alle erkannt, das ist tatsächlich so sinnvoll, das ist ein Fakt. Und wir brauchen jetzt noch ein Konzept, dass beide Welten wieder zusammengefasst werden. Und dieses Konzept ist so ein eigenes Paradigma für sich und noch abstrakter Datentyp genannt. So ein abstrakter Datentyp fasst mit Daten und mit zu diesen Daten gehörenden Informationen zusammen. Die werden verkapselt. Dann hochinteressant ist, dass bei so einem abstrakten Datentyp auf die Daten selbst gar nicht mehr direkt zugegriffen werden kann. Ja? Da sagt man, die Daten müssen sozusagen in diesem abstrakten Datentyp versteckt. Warum? Ich spreche hier von geheimes Prinzip. Und das Einzige, was offen liegt, was nach außen bekannt ist, was man verwenden kann, das sind Operationen, also Funktionen und Prozeduren, die auf diesen Daten arbeiten. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wenn also die Daten gar nicht sichtbar sind, gar nicht so zugreifbar, dann brauchen wir natürlich Funktionen, um diese verborgenen Daten zu lesen. Ist ja logisch, alles was wir sonst antworten. Also Funktionen, um so verborgenen Bestandteile zuzugreifen. Dann, wenn wir einen solchen verborgenen Bestandteil ändern wollen, brauchen wir Funktionen zu schreiben. Ja, sonst könnte man den ja gar nicht übersetzen. Und was wir auch brauchen, ist, wir brauchen außerdem Funktionen, die mit diesen verborgenen Daten Berechnungen durchführen. Stellen Sie mal bitte das Beispiel Datum vor. Also Datum als abstrakter Datentyp. Sie wissen gar nicht, was der für innere Bestandteile hat. Ja, tatsächlich die Bestandteile Atmen oder die Nase. Ist Ihnen aber nicht bekannt. Das Einzige, was er hat, ist, Sie können Tag lesen und setzen, Sie können Monat lesen und setzen, Sie können Jahr lesen und setzen. Ja. Und Sie haben gleich noch eine weitere Funktion. Dann mit der Differenz in Tagen, da können Sie für ein Datum 1 und ein Datum 2 rechnen lassen, wie viele Tage zwischen diesen beiden Daten liegen. Wäre so eine Anwendung. Da waren es lesende Funktionen drin, schreibende Funktionen und Funktionen, irgendwelche Berechnungen ausführen. Und das Tolle ist, wenn Sie jetzt solche abstrakten Datentypen haben, die Datenfunktionen kapseln, dann können Sie eins schon nicht mehr tun. Sie können nicht mehr die falschen Funktionen für die falschen Daten ausführen. Das geht nicht, ja? Weil das sind einfach zusammengepackt. Also, das leistet dieses Konzept oder dieses Paradigma kann man sagen, das ist Datenschutz. So, das Ganze wurde nur noch ein kleines bisschen weiterentwickelt im Paradigma der Objektorientierung. Im Paradigma der Objektorientierung sagt man, okay, wir haben alle Bestandteile des abstrakten Datenbilds. Nur nennen wir den jetzt nicht abstrakten Datenbild, wir nennen es eine Klasse. Also die Klasse ist so etwas wie der Bauplan für eine Variable von ihrem Typ. Und eine solche Variable von einem Typ oder Exemplar in der Klasse wird auch als Objekt bezeichnet. Ich will Sie an dieser Stelle schon auf eine Schwierigkeit hinweisen. Sie werden merken, ich benutze sehr häufig unterschiedliche Begriffe, etwa Funktion, Prozedur, Operation. Ich habe die vorhin mal gesagt. Und in der Wissenschaft wird man eigentlich erwarten, oh, das sollte aber doch genau wissen, wovon man spricht. Ja? Das Problem ist, in der Informatik habe ich so viel Entwicklung, das ist hier gar nicht so eindeutig. Wenn wir C oder C++ schreiben oder programmieren, für mich gibt es nur Funktionen. Ja? Okay, wer Pascal programmiert, kennt Funktionen und Prozeduren. In der rein theoretischen Begriffswelt gibt es nur Operationen. Und alles ist irgendwo dasselbe, doch in bestimmten Kontexten auch unterschiedlich. Und das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Da müssen Sie durch. Ja? Und dabei ist das Beispiel Exemplar und Objekt gehört genau in denselben Kontext. Ja? Also wir haben die Klasse, dass Sie zum Glück jetzt nur einen Begriff darüber haben. Ja, also Objektorientierung ist die Klasse der Bauplan. Und wenn ich jetzt nach diesem Bauplan etwas baue, dann kann das, was ich da baue, Exemplar heißen oder Objekt oder noch schlimmer, Instanz. Das steht gar nicht schlimm. Ja. Also drei gleichbedeutende Begriffe. Und wenn ich dann mit Experten spreche, in ihrem Überschall, verwende ich dann auch gerne den Begriff Objekt in meinen eigenen Klassen. Das ist wichtig, Klassen. Ja. Ist so. Liegt nicht an mir. Ich bin hier ganz unschuldig. Also das bitte in der Evaluation am Ende der Veranstaltung zu meinen Grüßen werden. Okay. Jetzt hier nochmal die Verdeutlichung des Ganzen. Sie sehen hier oben die Situation ohne Objektorientierung, im Grunde genommen auch ohne abstrakten Datentyp. Wir haben hier separate Daten und separate Funktionen, die auf diesen Daten arbeiten. Aber im Hintergrund hier, die befassen sich mal mit dem einen, mal mit dem anderen und sehen im Grunde genommen immer die Struktur der Daten, deren Aufbau. Herr Marc, für Sie vielleicht nicht interessant sein, aber für jemand anders, das dafür benutzen kann, ist das gar nicht interessant. Ja. Also wenn Sie Wäsche waschen wollen, dann interessieren Sie sich dafür, dass da eine Waschmaschine ist, dass da eine Trommel ist, dass der jetzt Zeug anschieben kann, oben ein bisschen Pulver rein und dann nimmt man irgendwas anderes mal einschalten kann. Man muss aber nicht wissen, dass da drin ein Elektromotor ist und irgendwelche Platinen und irgendwelche Antriebsgummis und sonst was. Interessiert mich. Ja? Sie als Nutzer von der Waschmaschine wollen einfach die Wäsche rein, Pulver rein, anschalten. Und gut ist. Und noch Wasser. Und das ist die Situation hier oben. Bei Epson kriegt man als Student 20% raus. Wenn das eine Waschmaschine wäre, dann muss man tatsächlich in all diesen Details zum Aufbau der Waschmaschine. Das ist nicht wirklich schlimm. Ich glaube, da stehen wir zu, wenn wir sagen, nö, ich muss nicht sagen. So, jetzt warte mal, wenn eine Waschmaschine baut, dann müsste das passieren. Aber alle anderen sollten eine definierte Schnittstelle haben. Und das funktioniert hier. Paradigma von abstrakten Datentyp und Objektorientierung. Also Paradigma von abstrakten Datentyp ist etwas enger. Objektorientierung ist das weitere Paradigma, das den abstrakten Datentyp einschließt. Dann hier ist es so, dann haben wir jetzt, wenn wir das Ganze nutzen wollen, die Waschmaschine. Ja, mit der Trommel, die wir öffnen können, mit dem Fach für das Waschpulver und mit der Regierungsabteilung. Also hier ist es so, wenn wir jetzt auf das Beispiel zurückgehen, dass das hier eine verkettete Liste ist, das interessiert unsere Nutzerin ja gar nicht mehr, sondern wir müssen nur noch wissen, was sind meine Funktionen, die ich hier für ein Objekt dieser Klasse oder für ein Signal, das abstrakte Datentext aufrufen kann. Mehr ist da nicht richtig. Klar, derjenige, der das Ding schreibt, der muss sich halt nur Gedanken machen, was gehört da alles rein. Aber das ist dann auch sein Job. Wir sehen, hier unterscheidet man schon zwischen denjenigen, die jetzt mehr bestimmte Software-Bestandteile entwickeln und solche, die für ihre Zwecke nutzen. Und im Grunde genommen ist das eigentlich eine ganz natürliche Sache. Ja? So im normalen Leben, Sie fahren Fahrrad, ja? Das ist bauen keine Fahrrad, oder? Nicht wirklich. Ja? Sie haben ein Küchenmesser zu Hause, ja? Aber Sie bauen keine Küchenmesser. Das ist so gesehen eigentlich eine ganz natürliche Sache. Ja? Es gibt die Gegenstände, die werden von anderen gebaut und wir benutzen diese. Weil was anderes ist natürlich, wenn jemand so etwas baut, ja? Der muss dann ein bisschen näher sein. Er kennt auch die innere Struktur. Aber Sie wissen wahrscheinlich beim Essen auch nicht genau, aus welchem Bestandteil was gebaut wird, auch gebaut ist, in welche Metalle, Legierung oder Dinge bilden. Also das ist da alles nicht der Fall. Und im Grunde genommen wird hier in der Software genau dieses Prinzip realisiert. Ja, dann in der Objektorientierung kommt jetzt noch ein bisschen was hinzu. Das Erste, was hinzukommt, ist die sogenannte Person. Ja. Ich spiele gerade ein bisschen kurz zurück. Ich sollte die Folien erstmal kurz aus dem Augenblick anschauen, dass man drauf geht. Also, hier haben wir noch ein Bild einer Klasse. Den Kälte habe ich hier bewusst ohne Farbe dargestellt. Das zeigen soll, dass das Ding geht. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese Klasse auswählen. Dann habe ich hier ein Projekt. Das ist klar, interessant. Und ja, was in diesem Bauplan definiert ist, da steht drin, über welche Daten verfügt man und welche Operationen man verwenden kann. Und ein Objekt, klar, das ist ein hat immer seine eigenen Daten, zum Beispiel die Farbe und den Motor, das ist dann jedem Exemplar selbst bekommen, und die Methode, die in der Regel nur einmal in der Klasse gibt. Weil die kann ich dann für jedes Exemplar gleichen machen. Also das ist die Idee. So, dann die Objekte. Die verständigen sich untereinander durch die Nachricht. Und das ist jetzt die zweite Seite, die hinzukommt, also die erste ist der Abo, das sehen wir noch. Und das zweite ist die Kommunikation durch Nachrichten. Und das Interessante ist, wenn jetzt so ein Objekt eine Nachricht erzählt, dann prüft das Objekt im Grunde genommen, ob es die Nachricht versteht. Und wenn es die Nachricht versteht, führt es in entsprechende Operationen aus. Also in die Oberflugabweite, die ländliche Objekte dann unwissende Nachrichten austauschen. Sie sehen hier, wofür das führt. Ja? Also hier haben wir zum Beispiel ein Objekt, das ist erkennbar im Bauchstein, das liegt in den Fahren. Und ja, wie ist Fahren beim Porsche definiert? Da bekommt man nur Gas. Ja. Und hier unten, da haben wir jetzt einen Werfer, wir sind am Werfer aus, so direkt nach dem Wandel, wenn er Gas mitnehmen, Kupplung treten, schalten, Kupplung loslassen und wieder Gas geben. Wer von Ihnen kennt ganz alte Werfer? Ganz, ganz alte Werfer. Da war es so ein bisschen anders, da war der erste und der zweite Gang noch nicht synchronisiert. Da musst du Zwischengas geben. Ja, Sie sehen, das ist immer erklärt. Ja. Okay, also Nachrichten, so kommunizierte Objekte. Und jetzt kommen wir endlich zur Verkörperung. In der Objektumgebung ist es so, dass ich neue Klassen unter Bezug auf bereits vorhandene Klassen definieren kann. Also, wenn ich eine neue Klasse kaufe, schaue ich das Objektumgebung erstmal. Aber habe ich da schon eine geeignete Klasse, die ich verwenden könnte, als sogenannte Basisklasse? Wenn ja, dann leite ich meine neue Klasse von dieser Basisklasse ab und muss zum Beispiel all das, was ich aus der Basisklasse schon überlegt habe, nicht neu beschreiben. Ja, das ist die Idee. Ich habe hier gegebenermaßen so ein bisschen Schmerz in die Augen. Das hat eine Farbe. Und Sie sehen, hier kann ich jetzt zum Beispiel einen Käfer von dieser Klasse ableiten, also der Käfer ist hier eine Limousine, oder ich leite einen Sportwagen von dieser Klasse ab. Und da gibt es so ein paar Spielregeln. In einer abgeleiteten Klasse können neue Attribute hinzukommen. Es können neue Methoden hinzukommen. Und die Implementierung von Klassen Methoden kann in der abgeleiteten Klasse ersetzt werden. Ja. Welche Papiere und Farben sind, ja. Und ich könnte jetzt hier im Sportwagen dieses Fahren in der Implementierung ersetzen. Ja. Aber es ist immer garantiert durch die Basisklasse, dass keine Klasse, die davon abgeleitet ist, fahren kann. Möglicherweise fahren die Unterschiede. Das ist das Entscheidende. Ja, so viel als kurzer Überblick zu dem Thema Software. Das ist nur so beschreibt. Und wenn Sie jetzt eine gute Frage haben, dann leuchten wir im nächsten Schritt mal, wenn wir dann überhaupt mehr in den Kumpel. Vielleicht muss ein Popcorn, ja, aber es ist Gegenstand. oder wenn Sie ein neues Handy haben, das ist auch Gegenstand. Das ist bei Software so nicht gegeben. Ja? Sie können die Software weder anfassen, noch nicht sehen. Ja? Also wir können zwar am Computer anschauen, aber wir sehen nur nichts äußeres, die Software. Und wenn Sie den Quellcode anschauen, dann ist das nur eine ganz spezielle für Sie gedachte Darstellung von Software. Ja? Weil die hat ja nichts mit dem zu tun, was dann auf den Prozessorrechner ausgeführt wird. Ja, wenn wir jetzt den Blick mal auf diesen sichtbaren Teil richten, dann muss man sagen, ja, auch hier merken wir, dass Software ein unabhängiges Produkt ist, denn das Programm selbst, das irgendjemand schreibt oder Sie, nur die Dokumentation des Programms, die stehen ja auch häufig gar nicht überein. Und für Chefs, ja, für Manager, eine ganz schwierige, kritische Sache ist, dass die Entwicklungsvorschrift von Software im Grunde genommen nie genau zu bestimmen ist. Der Witz, der wird mal sogar erzählt wird mit den Informatikern, das sind meistens 14 bis 18, muss man ergänzen. Chef traf voll, zwei Entwickler drüben nach, überall Zeit auch, zu 80% fertig. Ein Jahr später traf er wieder, nach überall Zeit zu 80% fertig. Das ist 80% fertig Syndrom. Dann sehe ich hier lauter ungläubige Gesichter, der schmunzelt, macht später was, dann Wirtschaftsinformatik. Ja. Aber das ist so ein guter Witz, ja. Und aus der Praxis, wie weit sei das? Fast bei mir. Das kann einen zum Wahnsinn bleiben. Das ist nicht klar, dass da ein Anspruch oder sehen kann. Ja? Wenn eine Baugrube ausgehoben wird, wenn ein Gebäude gebaut wird, dann sehen Sie, ob es fortschritt gibt. Ja? Also wenn Sie da drauf gucken und da tut sich gar nichts, dann wissen Sie, die andere nicht angekommen. Ja? Wenn aber ein Loch vorhanden ist, dann steht, jetzt ist ein Loch da, jetzt kannst du das nicht mehr. Das Fundament gekostet. Dann fehlt Ihnen das Ganze nicht. Das ist bei Software. Gut. Das ist ein Punkt, was einige Leute gibt, darunter ich und meine Mitarbeiter in der Forschung, die gesagt haben, das möchten wir ändern. Also wir sind inzwischen so weit, dass sie Softwaremodelle, ja, anschauen können, in 3D, in Virtual Reality Labor. Sie können das durchwandern, Sie können das durchfliegen, anschauen, rumdrehen, Sie können mit dieser Software interagieren. Das muss mal so weit, dass das gut bereit ist. Nicht nur interagieren lässt, das ist auch ein Mut. Das macht auch schön, ja, die Software spricht auch mit Ihnen. So, ach so, so hallo, ich bin das Gespräch, oder hallo, ich bin das so und so. Ja, das bringt man schon hin. Und was wir denn jetzt auch noch haben wollen, mit ein bisschen Glück, dass das Ding ist, ist, dass die Software ausdrucken kann. Also da warte ich drauf, dass dann so mein erstes Stück Software zum Anfassen aus dem 3D-Drucker rauskommt. Das ist dann natürlich nicht die Software, die man ausdrucken kann. Es wird aber ein Modell der Software sein, mit ganz bestimmten Zustand. Und anhand solcher Modelle wollen wir genau dahin kommen, was in dem materiellen Bereich auch möglich ist. Dass wir dann sagen können, wie weit sind wir denn an der Entwicklung? Dass wir sehen, dass es ein Zustand ist oder ob das schon ein bisschen komplizierter ist, dass wir auch von aufschauen oder von mir auf ein Ideal gehen, wo nicht mehr. Und so, weil wir uns dann merken, oh, ich habe schon ein Stück schwerer Software oder komplexer. Ja, also, das ist unser Ziel, dass wir hier zumaschieren. Dann bezieht im Moment mal das Probe aus. Ja, nächste Besonderheit ist, Software unterliegt keinen Verschleiß. Ja, wenn Sie so ein Programm haben, das können Sie einmal ausführen, zehnmal ausführen, das nutzt sich nicht ab. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich etwas, was die Industrie unheimlich freut. Ja, endlich haben wir so ein Ding, was sich abnutzt. Auf der anderen Seite wirkt das natürlich. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Betriebssystem, ja, Ihr Rechner, was auch immer, das ist doch ein Punkt. stell es mal vor, das Ding wird einfach unüberlaufen. Ja, das müsste gar nichts Neues werden. Ja. Der Textverarbeitungssystem legt sich nicht ab, ist auch nicht neu kaufen. Ja. Also Austausch von Verschleißteilen gibt es nicht. Was es aber gibt, ist, es gibt Daten für Selbstanpassung. Ja. Um Fehler zu beheben oder um neue Anforderungen umzusetzen. Das gibt es natürlich auch mal. Software selbst ist nicht durch physikalische Gesetze begrenzt. Software ist nicht durch Geistes. Deswegen haben wir einen riesen Gestaltungsspielraum. Und ja, das kann man nicht zuletzt auf der Seite der Spielentwicklung ausnutzen. Die Spielentwicklung ist ja häufig bereit, dass mit ihr Software die Welt so zu Gott ist, dass man auch abkommt. Dann aber plötzlich immer ein Stück agieren. Dass mit ihnen durch Hände gehen. Ohne dass man die Zeit zurückdrehen kann. Oder dass man überhaupt noch neues Leben kaufen kann. Das gibt es in Wirklichkeit auch. Ja. Und so ist es auch in der Software. Wir haben durch diese Nichtbegrenzung, durch diese normalen Gesetze, ein ungeheuer faszinierendes Gestaltungsspielraum. Und wer sich da mal ein bisschen inspirieren lassen möchte, den kann ich hier einen Aufsatz in dem Buch empfehlen. Einmal von Popper, der Aufsatz auf der Suche nach einer besseren Welt. Da werden seine Welt 1, 2, 3 vorgestellt. Das habe ich schon mal kurz angesprochen bei der Wissenschaftstheorie. Und dann gibt es noch den David Deutsch, der ist so richtig abgefahren. Du hast The Brick of Reality. Und ja, da geht es bis hin zu Zeitreisen. Das ist Virtual Reality. Also er hat ein sehr ungewisses Postulat aufgestellt, dass ab dem Moment, wo es Virtual Reality gibt, ja, ab dem Moment kann man auch eine Zeit reisen. Also bis dahin ist die ganze Entwicklung. Weil man das, was war, also jetzt hier Bewegungsmittel ist zum Teil etwas exotisch, aber doch sehr unterhaltsam zu lesen. Wer sich zu dem auf Englisch richtet, tut auch was für seinen Einschlag. Ja, nächster Punkt ist die leichte Änderbarkeit von Software. Auf Englisch nennt man das Malleability. M-A-L-L-E-A-B-I-T. Änderbarkeit, Änderbarkeit, ne? Knete ist auch einfach formbar und das geht auch für Software. Software kann sehr viel schneller und leichter geändert werden als Technik. Man muss aber sagen, auch diese Änderungen Software kosten. Ja, also häufig denkt man, eine Struktur Software kann man beliebig ändern. Ja, da sollten wir uns jetzt nicht später nicht drauf einlassen. Denn ich möchte das auch alles nachziehen. Aber wie gesagt, nach Geldprodukten ist Software eben insbesondere dann, wenn es gut strukturiert ist, wenn es notenbasiert ist, sehr viel leichter zu ändern. Ja, ein riesen Vorteil von Software, wenn es an den Lack und dann den Hammer, ja, wie schnell kann es den Hammer ändern? Eben nicht dann. Aber wenn Sie jetzt ein Programm haben, und möchten daran was ändern, stehen Sie im Programm, dann können Sie das sehen. Ja, da kann man die Ausgaben ein bisschen verändern, schon mal die Eingabedaten auch anpassen. Also mehrere Schritte, wenn es aussieht, das geht dann anders. Für Software haben wir keine Sachfrage. Eigentlich ganz klar, es gibt bei Software auch keine Erwartung aufgrund von der Scheiß. Also muss man da auch den Fahrradschlauch auswechseln oder so. Oder mal einen Motor abschließen. Und nicht nur Software. Es gibt auch keine Verschlüsselteile, die man setzen könnte. Deswegen sind eigentlich die beiden letzten Ansprüche hier sehr hypothetisch. Was man tatsächlich mal gemacht hat, war, man hat bei Software einzelne Bestandteile von unterschiedlichen Teams unabhängig voneinander entwickeln lassen. Ja, was kam dabei raus? Auch wenn sie unabhängig voneinander entwickeln, sie machen oftmals trotzdem ähnliche Dinge. Das heißt aber auch in diesem Aspekt, bestimmte Teile der Software ersetzen zu wollen, ist nutzlos. Also die andere ein ganz wichtiger Punkt, Software, Alter. Das verstehe ich nicht, dass ein Ersatz kann auf Software, Alter. Und das ist richtig, richtig fällig, weil Software meistens nur in einer entsprechenden Software umgeht. Ja. Also Beispiel Textbearbeitungsprogramm. Was brauchen Sie denn mit dem Textbearbeitungsprogramm überhaupt wohl? Was noch? Prozessor? Was soll? Oberhalb von Prozessor? Das Betriebssystem. Ne? Also, wenn Sie da auf diesem Betriebssystem haben, dann ist auch kein Wolfenstein. Das ist der Haken. Ja. Aber jetzt ist es ja so, wenn eine neue Version von Word kommt, oder eine ganz neue Version von Word, jetzt hat immer noch überall das Betriebssystem, lässt sich die Software gleich machen. Dann müssen wir das Betriebssystem upgraden. Weil das Betriebssystem upgraden, laufen dann 20 andere Anwendungen, die das gleiche Betriebssystem auch nicht gut. Plötzlich müssen sie auch noch upgraden. Dann haben sie Software hängt mit anderer Software viel fettes zusammen. Und das Thema Alter, das ist ein riesiges Problem. Und das wird eben immer wieder begegnet, gerade im betrieblichen Kontext, da ändert sich auch dauernd etwas. Nur so im Jahr 2000 rum haben wir das ganz massiv gehabt. Das ist das Problem, die Umstellung von zwei Zeichen, im Jahr ist da vier Zeichen. Ich habe das so gedacht, dass etwa das 20 Jahre zuvor überhaupt nicht gewusst, dass das mal kommt. Oder auch Umstellung von D-Mark auf Euro. Das waren jetzt natürlich sehr große Beispiele, wo wir froh sein können, dass wir den nicht untergehen, aber das haben sie im Kleinen eigentlich täglich. Das ist wenn Sie hier eine einzelne Software nicht nur anpassen, von der anderen Umgebungsbedingung, dann ist sie irgendwann veraltet und funktioniert nicht. Das ist übrigens. Das ist auch ein Problem. Nächstes Problem ist, Software ist schwer zu vermessen. Alles, was abgelenkt ist, können Sie relativ leicht messen. Also Sie können nachliegen, ob ein Pfund Erdbeeren wirklich ein Pfund Erdbeeren ist. Sie können gucken, wie lange es verbunden wird. Sie können schauen, wie viel Futter benutzt meine Katze, ja, und wie viel schwerer ist, nachdem es gefressen hat. Das kann auch gucken, wie lange dauert es, bis ein Brief aufgegeben wurde und weil der Timer zugestellt wurde. Das ist alles leicht zu vermessen. Das geht gut. Bei Software ist das unheimlich schwierig. Man könnte jetzt natürlich gucken, wie viel weit ist so ein Programm groß. Das geht sehr leicht. Ne? Da muss man nur eintippen, hier. Oder LS oder Dateiexplorer gucken, wie groß ist das? Aber was sagt es aus, wie groß das Programm ist? Wenn es ein Bildprogramm ist, hat er ja nicht gleich ganz viele Kommentarzeilen drinstehen. Oder eine große Sammlung von Leerzeichen. So. Und dann, ja, wie man sieht, das ein großes Programm aus, aber in Wirklichkeit steht alles drin. Und das, was einem eigentlich interessiert, so von abgehenden Dingen, wie schwer ist was, wie groß ist was, wie schnell ist es? Ja. Da hat immer noch keine Aussage. Die Software ist zum Beispiel interessant. Wie viel Ressourcen verbraucht ich? Ja. Braucht die wenig Prozessor? Braucht die wenig Speicher? Wie? Ja. Oder ist es sehr zuverlässig? Und all diese Aspekte passt man unter den Oberbegriff die Softwarequalität zusammen. Und im Detail ist es ziemlich schwierig, aufwendig festzulegen, was das genau ist. Jetzt haben Sie mal vor, haben Sie jetzt so viele Zeit gehabt, da müssen wir die Entwicklung nicht noch ein, sondern nur noch eine Idee von der Softwarequalität ist. Mal eine andere Frage, was ist die Entwicklung jetzt? Die Intelligenz ist fast schon vorhanden. Okay, das heißt, Sie könnten so ein ich bin der Bedingung, ich bin der Intelligenz muss ausgeführt werden, trainiert werden. Jetzt haben sie einen, der schneidet den Schlag und teilt immer den Schmuck ab. Der Matheanteil ist das weg. Hat er dann den Mathe nicht genug aufgepasst? Ja, das ist nämlich ganz was weg. Das heißt, man kann also zwischen verschiedenen Richtungen die Intelligenz unterscheiden. Ja? Sprache, Mathe, ja, vielleicht kann auch jemand handwerklich irgendwas Gutes machen, ansonsten. Vielleicht ist jemand unentschlossen, Knüpfung von Sozialbeziehungen. Ja, wenn Sie da was sagen, das ist vielleicht auch ein Aspekt, der sich nicht gehört. Ja, das kann ich auch so. Ja. Sonst haben wir da einen, der sitzt da, denkt den Bund zu sagen, aber kein Scheiß das. Ja. Also da seht ihr auch, der Intelligenz wird sehr schwer. Und da tun sich die Psychologen heute noch. Ein Psychologe, ich weiß nicht genau, wer es war, der kann dann zur vorweisen Idee zu sagen, Intelligenz ist, was die Intelligenz ist. Ich habe immer mal eine Mathe von Uni Jena, okay. Aber auch für die Wirtschaftswissenschaft. Das ist halt auch so bei Software. Also einmal steht Frage, wenn wir Software messen, messen wir wirklich das, was uns in der Software interessiert. Also wird wirklich das gewisse, was wir messen. Und dieses Problem wird als Validität bezeichnet. Ja? Also wenn wir uns dann ein Problem, wo ein bisschen geschwärtet wird, haben wir dann ein Validitätsproblem. Nö, genau, die Stimme ist einfach auf die Waage. Dann müssen wir unsere Umstellung berücksichtigen. Beim Kunden nicht. Ja. Ich habe einen Fund Mehl gehabt. Die ist eine Tüte, genau. Wenn es da ist, wenn es da ist. Oder dass man das eben ausschütten, die Schüssel, die auf der Wiege ist, ja. Dass man die Waage mit dem Aufbau von Tüten schützt. Und wenn Sie all das gedacht haben, dann haben Sie auch eine Validität. Es gibt dann noch den anderen Aspekt, der heißt Relativität, und der bezieht sich auf die Zuverlässigkeit einer Messung. Halt mal ab. Das ist theoretisch in der Dropbox drin. Alles schon mal drauf, rot ist. Okay. Und die sagen, wie immer gesagt sein, wird größer. Jetzt nicht. Dann brauchen wir kleiner. Gut. Ja, also, es ist so, dass, wenn man solche Messungen durchführt, Größe oder Gewicht, das oftmals jedes der Messungen gleich variiert. Ja? Und das bezeichnet man als Zuverlässigkeit bei einer Messung. Ja? Und das ist die Frage nach der Reliabilität. Und das ist in der Software der Situation, dass wir da häufig keinen Problem haben. Ja? Weil das, was wir so in Software messen können, das ist vielleicht überhaupt nicht vernebelt, aber kann man hier für Jahre oder anders, können wir uns ja zuverlässig. Viel zuverlässiger als wir vernehmen. Aber dadurch würde ich jetzt auch schneller durchsetzen. So, dann haben wir noch einen dritten Faktor, der sehr wichtig ist. Das ist die Objektivität. Und Objektivität umschreibt die Frage, ob das Ergebnis einer Messung unabhängig von dem ist, der die Messung durchführt. Also, meine Frage ist, wenn man so eine Schreibung der Prüfung hat, dann ist es so. Und wenn wir richtig gut aufgepasst haben, schön war, dann müsste man dann ein Bild in der Klausur bei mir, ich sage mal, eins gewonnen haben, okay? So, jetzt stellen Sie vor, Sie würden bei einem anderen Dozenten die Prüfung schreiben und Ihre Verlassenheit an den Kurs. Ob Sie das wohl nicht? Nö, das erwartet man so. Also, ich meine, der Dozent ist so. Ja, aber schauen Sie mal, in Ihnen drin, ja, sollte idealerweise möglichst alles gleich sein. Ja. Also, ist nicht gut, haben Sie keine Drogen genommen, geht's gut. Ja. Wenn Kollege X nicht blüht, Sie machen dasselbe. Ja. Sie haben sich nicht vergessen, Sie nicht einen Cocktail angeschmissen. Also, sollte das Gleiche sein. Ja. Und wenn jetzt aber das Ergebnis in Abhängigkeit von demjenigen, der jetzt nicht will, den ich verstanden will, dann würde ich auch sagen, das ist für mich. Hoffentlich. Ja, gut, ja, dieser Behältnisproblem. Wenn Sie ein solches Problem haben, dann ist die Objektivität beeinträchtigt. Und diese drei Kriterien, das sind generell wichtig, also messen in der wissenschaftlichen Arbeit. Sie müssen immer wissen, messe ich überhaupt das, was ich messen will? Ja, die Frage nach Qualität. Messe ich zuverlässig, das ist die Frage nach Reliabilität. Und jetzt mal ganz flapsig formuliert, erfolgt die Messung ohne Nasenwasser oder mit Nasenwasser. Und das ist dann die Objektivität. Ja? Also selbe Untersucher, wenn das Nasenwasser schon total natürlich ausdruckt, angenommen, wenn Sie noch unheimlich gut kennen, verstehen, Sie wären vielleicht mit mir verbannt, ich hätte es gegen Sie, dann hätten Sie mit Autos und so schon alles gemacht. Ne? Das wäre Nasenwasser. So. Haben Sie aber nicht. Ich wäre. Also, ist jetzt klar. Ja, also die Objektivität heißt einfach, unabhängig von demjenigen, der es untersucht, sollte das Ergebnis nicht gestanden sein. So. Und dann gibt es noch ein paar weitere Kriterien, aber ich nehme jetzt mal den Kontext nicht auf. Ja, das waren unsere Besonderheiten von Software. Und jetzt schauen wir mal in diesem Bereich an, wenn wir die Bilder haben. Und da zeigt Ihnen hier ein Bild, das unheimlich wichtig für die wirtschaftsinformatischen Lehren und Unternehmen. Wir werden das bei mir ja noch im dritten Semester abprüfen. Diejenigen, die bei mir Master in den Wartungsstoff reingehen, werden sie noch Master abkriegen. Ja, und folgen Sie, das ist hier. Also, die anderen links, im Bereich der Anwender, die anderen rechts, im Bereich der Entwickler. So, jetzt sind wir hier mal auf der Anwenderseite. Testpsychologen hatten wir. Diese Testpsychologen, die schlagen sich mit den Griffen rum, die Eitern. Ja. Die Eitern wäre zum Beispiel die nächste Klausurfrage in einer Mathe- Choice-Klausur, so wie wir auch in der Psychologie haben. Und dann gibt es den Begriff der Mittelwert und den Begriff Schwierigkeitsindex. Das ist, wie viele Studierende beantworten es gar nicht. Hemmschadenkoeffizient, das ist die Frage, wie stark hängt eine einzelne Aufgabe mit dem gesamten Test zusammen. Und dann nur sowas wie Aufgaben in der Korrelation, wie hängen die einzelnen Aufgaben miteinander zusammen. Man kann auch Teilnehmerkorrelation berechnen, die liefert einen Hinweis auf, Teilnehmer nicht möglich. Abgeschrieben haben. Ja. Und das sind so deren speziellen Begriffe und die Merkmale dieser Begriffe in sogenannten Problemraum. Ja. Problemraum beginnt sowas wie die Testtheorie. So, okay. Jetzt setzen wir hier einfach um die Informatik in der Testtheorie, aber wenn Sie mal eine Software entwickeln, dann wird es immer so sein, dass ich anwende, die leben in einem bestimmten Problemraum und die erwarten natürlich irgendeine Lösung, die ihnen hilft, der Problem besser, einfacher, zuverlässiger, was auch immer zu machen. Ja, und dann kommt sie hier ins Spiel. Also, Sie haben jetzt hier was gelernt über Kontrollstrukturen, Sequenzen, Auswahlanweisungen, vielleicht über irgendwelche tollen Funktionen, mit denen Sie bestimmte Sachen machen können, Programmiersprache. Das ist das, was Sie kennen. Das ist natürlich der Lösungsraum. Ja. Also Sie kennen so ein Handwerkszeug und können das verwenden. Aber darin haben Sie hier noch keine Lösung. Das ist das Problem. Was also die erste Herausforderung? Die erste Herausforderung ist, dass Sie sich oder irgendwer anders aus dem Entwickler nehmen, aber denken Sie in dem Fall immer am besten an sich selbst. Sich den Anwendern unterhalten muss. Was wollt ihr denn eigentlich? Was braucht ihr denn? Ja. Dann sehen wir die Anwender etwas und dann sind sie vielleicht ein Stückchen schlauer. Und kann ich anfangen mit dem Wissen über den Lösungsraum, da gibt es doch erstmal keine Zeit, eine Lösung zu basteln. Denn das klingt jetzt unheimlich einfach, ist aber in Wirklichkeit total verkackt. Dann angenommen, ich würde Sie fragen, wie fahren Sie Fahrrad? Okay, meine Bewegung immer mit der Ladung. Überhaupt. So. Angenommen, Sie können noch kein Fahrrad fahren, können Sie dann diese Anweisung das ausführen? Ich kann es. Also, leider nach hinten noch ein bisschen was bei der Stunde. Das ist eigentlich eine einfache Sache, aber sehr schnell noch der nächste runter. Kommt nach Hause, oder verfehlt man was. Ne? Und da könnte das Spiel jetzt so eine halbe Stunde sein. Dann würde man so feststellen, das fällt immer noch was. Ne? Und genau so ist es hier. Also, viele Anwender sind gar nicht so richtig exakt in der Lage zu sagen, was sie genau brauchen, wie sie es denn tun. Das nächste Problem ist, wenn Sie jetzt so ein Software-System entwickeln und den Anwender an die Hand geben, verändert sich dadurch in der Regel auch die Aufgabe des Anwenders. Ja? Anderes Beispiel, Navigationssystem im Auto. Ja? Wer denkt, dass das alles eine ganze Sache ist? Ja, ne? Ist schön, dann fange ich auch mal da an, wo ich hingehe. Das ist toll. Aber es verändert ja auch die Aufgabe beim Fahren. Ja. Ansonsten wird man einen Partner in den Kreis setzen und sagt sowieso, meistens lasst das Ding aus, das sagt das neue, ja. Dann hört man auch die, was ganz was anderes. Und wenn der nicht dabei ist, dann muss man auch das Navi ab 1. Ja. Wenn man das Navi nicht versteht, muss man auch mal drauf gucken. In dem Moment, wo ich aufs Navi drauf gucke, achte ich nicht mehr so exakt auf den Verkehr. Vor allen Dingen, wenn ich genau und derzeit auf die Rückspiegel schaue. Ja. Also Sie merken, da ändert sich schon ein bisschen was beim Fahren. Also, ja. Und das kann jetzt so weit gehen, dass sich dadurch die Art der Aufgabenausführung völlig ändert. Ja. Auch das muss hier mit berücksichtigt werden. Jetzt machen Sie vielleicht das Erfassen der Anforderungen. Das ist tatsächlich eine Wissenschaft. Und danach möchte ich, das werden Sie jetzt nicht von Schwestern und die Geschlechternachricht ist, wenn Sie wirklich auch von uns anfangen. Das hatte der Enkel eben schon gepiept. Wir müssen ein bisschen was Weiteres bedenken. Da kommt noch was drauf. Also angenommen, Sie sind jetzt unheimlich gut drin, solche Anforderungen der Anwender zu erfassen, zu verstehen, was sie brauchen, da reinzudenken, an den richtigen Rhythmen zu geben, was sie mitnehmen. Die haben sie verstanden. Dann müssen wir noch da drüben den Lösungsraum kennen. Und hier passiert es oft, dass im Lösungsraum gar nicht das alles vorhanden ist, was Sie eigentlich zur Lösung brauchen. Ja, Sie haben im Lösungsraum, gleich da haben wir Zange, schrauben Sie mit, stellen wir plötzlich fest, scheiße, ist sehr gut. Ja? Und Sie wissen vielleicht nicht mal, was ist mit Zange unterzählt. Also müssen Sie eben nachstellen, sowas wie Säge noch finden, wie Bauern. Genau, was ist das, was wir in Software-Lösungen hätten aufgeschoben? Wenn ich eine Moment mal mit meinem Anwalt. Ich denke, das gibt es digital. Und dann muss ich mir. Na, gab es sogar per Börse? Was? Du warst doch gerade auf Börse, Digga. Naja. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Achso. Ja. Abzu deswegen, weil wir hier immer von einem ganz bestimmten Element abstrahieren, auf einem bestimmten Hauptraum, immer unter der Prämisse, dass wir das wieder mehr einsetzen. Ach, Gott, eigentlich ist es recht. Wiederholt das Einsetzen von dem, entschuldigt, ist es vermeiden worden. Ich glaube, ich habe den hier. Also, wenn etwas mehr verfolgen, dann ist es nicht ganz, sondern es ist eine Abstraktion, dann passiert es dann. Okay, ideal ist es, wenn wir hier einen Lösungsraum haben, den wir genau haben, elementares Dokument vorfinden, wie man möglichst beliebig miteinander finden könnte und vor allen Dingen die minimal verändern. Ja, also im Grunde genommen, wenn ich diese eine Folie aus dem FF beherrschen kann, dann sind sie gute Softwareentwickler, gute Software-Entwickler. Mehr ist eigentlich nicht dabei. Hier noch eine weitere Folie dazu. Also das erwähnt gleich gar nicht. Ja. Der Knackpunkt ist das Verständnis zwischen Anwendern und Entwicklern. Ja. Also die Anwender reden alle fachchinesisch, die Entwickler reden in anderes fachchinesisch, ja. Dass die beiden sich verstehen. Das ist das Hauptproblem. Ja. Und in dem Hauptproblem haben sie alle zu klammern. Und eine Überlegung war, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass die sich besser verständigen können. Ja. Und Ansatz ist manchmal ein Chef. Ja. Also hier ist zum Beispiel so angedeutet, das Klassendiagramm, das hier ist ein angedeutetes Sequenzdiagramm. Und mit solchen Bildchen hofft man dann, wenn der Entwickler, ja, der dazu gehört hat, man meint, das ist von TDR. Und dann zeigt es den Anwender. Die 15 bis 14 machen das doch perfekt. Ja, genau das ist es, was ich brauche, was ich will. Ja. Gar nichts Neues. Das waren so eine Vorstellung. Ja. Und was denken Sie? Sehr gut. Funktioniert die Vorstellung? Nee, sie denken richtig, die funktioniert nicht. Ja. Weil, um hier in diesem Bildchen all das auszudrücken, was wichtig ist, ja, fangen wir an, hier festzulegen, dass das eine ganz bestimmte geometrische Figur sein muss. Und zu den unterschiedlichen Bedeutungen sind, je nachdem, ob sie gefüllt ist oder nicht. Ja. Und hier allein bei den Feindinnen gibt es unglaublich viele Varianten, alle unterschiedliche Bedeutungen. Und das müssen wir heute nicht mehr mit Software, was sehr wichtig, ja. Woher soll es dann angesetzt werden? Sprich, diese Diagramme helfen nur begrenzt. Was denken Sie, was sind? Das ist optimal, ja. Alternativ gibt auch unverständlicher Text. Ja. Alternativ gibt auch sowas wie die Muttertür. Das hat er eben verstehen. Das hat er eben erlebt, dann ausgeführt hat. Und dann kann man sagen, ja, das ist doch oder möglich. Das sind die beiden Sachen, die Texte heute. Texte oder Muttertür. Andere Alternativ ist, wenn Leute jetzt in die weitere Vorlesung in dieses Tutorial machen, dann sieht man 5 Vorlesungen. Toll, ne? Wie die finden. Ja, was sind weitere Aspekte, um jetzt technische Modelle zu erstellen oder zu erstellen? Das ist natürlich nicht schlecht. Und auf direkt im Anschluss zum Technik. Lohnt sich schon, wa? Kann jeder so was? Kann man so drauf tun. Warum? Sie sollten im Wesentlichen wissen, solche Paradigmen stehen 17. Mit den Namen, die hier stehen, strukturiert Effekten hier drehen, was hier imperativen Vorzug haben, sollten Sie du kannst auch alternativ in 7 Jahre und 7 gehen. Das geht auch. Dann muss ich 2 parallel laufen. Software ist zum Glück die andere Produkte auch. Etwas, das einen sogenannten Lebenszyklus unterliegt. Lebenszyklus heißt, es gibt so einen Bereich, da überlegt man sich, was braucht man, was hätte man gerne, man arbeitet an der Lösung, man erstellt die Lösung, und der nächste große Bereich ist dann der Einsatz und irgendwann die Aussatzbrücke. Und hier sehen Sie es mal so, ich glaube, ich gehe zu Ihre Kühe. Wieso? Das erste ist die Planung. Hier geht's um. Ich probiere mal wieder. Und natürlich auch mal ganz wichtig, was sollte dann eine gewisse Vorstellung davon haben, was das kostet. Das haben wir vorhin schon gehört, Software selbst ist schwer zu vermessen. Also von wem, da weiß man, was das Software kostet, dann von Butter auch. Ja? Es gibt aber nicht sowas wie von Software. Ja? Das Schlimme ist, ganz zu Beginn haben sie ja noch nicht mal von Software, das es schon gar nicht gibt, sondern sie haben nur Anforderungen. Das heißt, aufgrund von den Anforderungen, von denen, was sie will, müsste sie sich einen Preis aussagen. Das ist Kunst. Ja? Und trotzdem kommt es da nicht vorbei. So, also das ist der erste Schritt her. Das nächste ist die Definition. Da geht es jetzt darum, ein Modell der fachlichen Anforderungen zu erstellen, damit wir mal sehen, was haben wir da so alles? Wie sieht das aus? Passt das zusammen? Gibt es da Widersprüche? Macht es vollständig? Das nächste ist dann der Entwurf, der noch dann eine technische Lösung modelliert. Also im Grunde genommen ein Modell dessen gebaut, was dann tatsächlich in der Programmiersprache gestellt werden soll. Ja, dann wird das erstellt, das ist die Umweltbewertung. Ganz wichtige Aktivität ist das Testen. Das hatte ich letztes Mal schon auch erfolgreich in der gebracht. Wir haben hier die Software teilen, die ganz zu testen. Dann haben wir den Abschnitt Abnahme und Einführung. Da geht es darum, Softwareprodukte an den Nutzer zu übergeben, in den Weg zu bringen und die Anwender zu schulen. Was denken Sie, ist das Ihren Box so an den Maschinen? Richtig, wahrscheinlich nicht, sagt der Kollege, warum nicht? Weil viele Begriffe werden müssen, oder? Was noch? Also, ich habe früher mal bei Daniel Benz gearbeitet. Und das war damals noch ein richtig großer Konzern. Und wenn da ein neues Softwareprodukt eingeführt werden sollte, was zum Beispiel an einem Leitstand verwendet wird, dann musste man locker 100.000 Mitarbeiter schulen. Das ist ein Leistung. Wenn es um 100.000 Mitarbeiter zu schulen, dann überlegt man sich, ja, wie viele Stunden dauert das? Ja, eine Stunde kürzere Schulung durch das Schulungsanlagen, das ist ja nicht gering. Ja. Oder wenn wir eine Schulung, zum Beispiel eine Produktionsschäden, hoch, dann kommt man auch sehr gut. Also da steckt in der Umstellung ganz erheblich was dahinter. Oder auch was, wo ich ganz lange dachte, kann wahr sein. Die hatten dann als Programmiersprache, als man studiert hat, das ist ja das Smalltalk. Ja. Das Smalltalk hat einfach ein bisschen Rennen mehr gebraucht. Ja, und damit die Benutzer das auf ihren Computern jetzt nicht machen können, hätten viele Computer Rennen mehr gebraucht. Ja, das sagt die Firma. Das ist zu teuer. Da habe ich Bestellung. Ja, einfach weil es keine Masse ist. Wenn es mit 10 Arbeitsplätzen gewesen wäre, das ist gar keine Rolle gespielt. Ja. Aber bei 10.000 von Arbeitsplätzen ist das Faktor. Gut. Dann denkt man zuerst mal, ach ja, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist alles in Ordnung, aber so ist es nicht. Ja. Ich gehe nicht. Weil jetzt kommt die Zeit der Ladung und der Folge. Ja, also wer von Ihnen dachte, oh, wenn wir das Programm nochmal ausgeliefert und andere gespielt haben, dann sind ja die meisten Kosten erledigt, ja, dann ausgepackt. Nee, ist nicht so. Dann geht die Arbeit erst richtig los. Viele betriebliche Systeme nehmen 10, 20 oder 30 Jahre. Müssen laufend an neue Anforderungen angepasst werden. Ja? Und da müssen wir dann immer die Entwicklermannschaft vorhalten. Das bedeutet, dass so ein Unternehmen über Kleinlauf 90-95% der Entwicklerkapazitäten mit entsprechenden Abteilungen gebunden haben. Ja, nach 2 Jahren ist das bei der Software kriegen. Da tun wir nichts anderes, als ein System zu warten. Juhu, da wird kein neues System entwickelt. Also nur noch 5% oder 10%. Das ist ein Riesenproblem. Ja? Weil diejenigen, die dann im dritten Semester dann die Software-Technik sind, denen verrate ich dann auch, wo wir mit diesem Problem umgehen. Ja, also, das ganz, ganz heißes Thema, da gehen nach Untersuchungen interessanterweise 80% des Aufwandes für die Software rein. Das ist immer so ein bisschen ähnlich, je nachdem, wie lange das läuft. Ich würde hoffen, wenn man nur ein Jahr nicht ist, dann sind es da keine 80% drin. Aber wenn es sonst 30 Jahre läuft, dann fällt hier richtig viel Aufwand. Ja, der nächste Aspekt ist die Aussage. Hier ist es so, dass man irgendwann zur Auffassung, zur Einsicht, zum Anlass bekommt, bestimmte Software soll nicht mehr weiter genutzt werden. Wie kann ich mich von der Software trennen? Wie kann ich sie durch ein neues System ablösen? Das ist eine unheimlich spannende Frage und wird im Kontext der Softwareentwicklung viel zu selten betrachtet. Aber auch bei vielen anderen Einflussprozessen. Egal, ob es ein Betrieb sind, wird eine neue Methode eingeführt oder ein neuer Prozess. Und häufig macht es sich nicht Gedanken darüber, wie kann ich mich davon wieder trennen. Ja? Oder auch in der Hochschule. In der Hochschule macht man sich Gedanken darüber, wie kann ich meine Studiengänge einführen. Aber viel zu selten macht man sich Gedanken darüber, wie kann ich mich von meinen Studiengängen trennen. Und wer solche Probleme nicht frühzeitig bedenkt, so, wenn er in der Verantwortung bleibt, oder in der Verantwortung bleibt, irgendwann mal ein Problem haben. Ja? Besser ist es, man denkt, also das hier unten, das ist noch ein Bereich, in dem wir sehen. Ist übrigens Teil einer relativ modernen Reform darauf, was man mit so Überlastung wie hier erreicht. Also wenn ein neues System eingeführt werden soll, kann man zum Beispiel fordern, dass da mindestens zwei Altsysteme ausdrücklich liegen. Und dann ist das wirklich schwierig. Das ist so eine sehr moderne Strategie. Ja, was sind Artefakte, menschliche Kunstprodukte, die aus Software vorgehen? Aus dem Bereich Planung kommt die Machbarkeitsstudie dazu, die umfasst das Lastenheft, die Aufwandsschätzung und einen Projektplan aus der Definition. Einen Pflichtenheft davor, ein fachliches Produktmodell und ein Prototyp, also Produktsystem und aus dem Entwurf, der Produktentwurf davor, die Software-Struktur, die Spezifikation für den Systembestandteil und aus der Implementierung der Programme, Nutzenbasisprogramm, System, andere Definition und das Testsystem. Ja, dieses Thema habe ich vorhin schon angesprochen. Der Einsatz von Informationssystemen kann über sehr lange Zeit gehen, wirklich bis zu 30 Jahre mehr, nicht nur auf dem Pflegebereich, auf der Bank, zwar Versicherung, aber solche hohen Einsatz. Denn die Entwicklungsdauer wird im Leben immer kürzer. Vor einigen Jahrzehnten waren mindestens Jahre Entwicklung üblich. Das ist heute allgemein nicht mehr akzeptabel. Was heute möglich ist, in 3 Monate bis hin zu einem Jahr. Ich würde auch gerne dazu, wenn sich Inhaltsbeschaffung bezeichnet. Das heißt, das Verhältnis von Entwicklungsdauer zum Einsatzdauer verschiebt sich immer mehr in Richtung Einsatz. Darum hatte ich vorhin auch schon gesagt, 20% der Entwicklung, 80% der Wartungspflege. So eine Zahl. Andere sagen, naja, also dann so 33% geht um 67% Wartung und Pflege. Das hängt immer davon ab, was das für ein System ist und wie lange es im Einsatz ist. Generell können Sie sagen, je älter ein Softwareprodukt ist, also je mehr es im Einsatz ist, umso mehr sehen der Aufwand für Wartung und Pflege. Das nächste, was man sich verinnerlichen sollte, ist, Software ist im Grunde genommen immer symmetrisch verändert und verdammt. Es wird praktisch in der Praxis keine Software. Jetzt kann man fragen, oder die Ursachen, naja, falsche oder fehlende Anforderungen sind da nicht. Oder von 80 MB groß. Und jetzt, das ist aber ganz wichtig, wenn ich die Kosten entwickle. Je früher Fehler in der Software entdeckt werden, umso geringer sind die Kosten, die es verursacht. Je später ein Fehler entdeckt wird, umso höher. Also die Software erstmal ausgelegt, dass sie gedreht ist und läuft, und es wird ein Fehler entdeckt, dann verursacht das sehr viel höhere Kosten, als wenn die Software in der Entwicklung ist und dann entdeckt man den Test. Das bedeutet, man sollte so, ich habe da noch eine Zeit bei Dropbox aufzuladen. Ganz besonders intensiv. Klar. Cloud-Rate hier gut. 16.000 hoch. Genau. Ja. Das heißt, das ist nicht, dass man jeden Plan oder Anforderungsmittel drin steckt, sondern das heißt, dass man gleich jede Anforderung sehr schnell programmiert. Und in Form eines Programms den etwa eine Minute soll das dauern. Das ist wirklich das, was wir wollen. Das ist gleich besten können. Und das kann vorher auch eine Sache. Und damit kommen wir auch ein bisschen zu einem Prozessmodell. Ja. So ein Prozessmodell beschreibt im Grunde genommen, wie Gruppen entwickelt werden, welche Rolle, die Verhaltungen sind und welche Aktivitäten in dieser Einsicht durchgeführt. Das ist doch nicht normal. Richtig ist, ja, eigentlich, wenn man guckt, wie dauert das nicht so. Das ist schon fertig, es hat eine Sekunde gedauert. Oder zwei. Und? Ja, deswegen dachte ich auch, was ist denn das so unnormale Abbruchfahrt? Nein. Das dauert noch. Unterschiede. Da muss man hingucken, ob es schon angeschlossen ist. Das ist natürlich was anderes, ob das so ein klitzekleines Software-Entwicklung. Ja, das ist eine riesen Software. Also was wie Alma ist. Das Campus-Management-System. Das ist schon eine ziemlich große Software. Das ist auch die Frage, wie viele Software-Entwicklung ist. Ist das ein leichtgewichtiger Prozess? Oder ist das schwer? Leichtgewichtig heißt in der Regel, Ich durchlaufe Echt? Downloads? Das ist eine Verleitung. 50 MB. Mit Entertain. Oder inkrementell. Das ist da. Inkrementell heißt, wir verschaffen uns erstmal eine gesamte Gruppe, was wir in Software tun. Dann teile ich das in kleine Pakete auf. Und dann gebe ich diese kleinen Pakete rein. Das Risiko ist, wenn das alles sehr dauert, sind gleich einige Anforderungen schon wieder überholt. Auch wenn ich inkrementell arbeite. Ich kenne das alles schon. Ich muss mal reingucken. Ja, das ist eine Energieform. Ja. Irgendwie von her. Naja, wir schauen das wohl auch an. Ich habe doch das Buch, glaube ich, oder? Ich habe doch das Buch. Ach, das ist Übung, was du jetzt in der Weise hast. Warten wir das Übung auch noch. Ausgehen von diesem Bereich, dann gibt es dann die Anforderungen des Baumeisters, die Bauschein immer mehr drumherum. Und deswegen. Gut, dann nicht. Das ist einfach so tun kann. Das geht aber wirklich nicht. Ein Prozessmodell aus der Vergangenheit, was allerdings heute immer noch eingesetzt wird, ist das sogenannte Wasserbahn. Hier ist es jetzt so, dass jede Entwicklungsaktivität das gesamte Softwareprodukt in der Breite möglichst vollständig abgearbeitet wird. Und immer erst dann, wenn so eine Aktivität für alle Teile abgearbeitet ist, wird es und sequenziell. Eine Rückkehr ist nur in unmittelbarer Anliegen der Aktivität möglich. Und da warten Sie schon, boah, das geht noch richtig schwer mit des Tages. Da hat der Kalorienhalt gekostet. Wenn man richtig im Boden sehen kann, wenn man nach dem Modell arbeitet, kann man froh sein, wenn man überhaupt noch ein bisschen drauf ankommt. Und das ist tatsächlich strategisch. Wir haben eine viel zu große Verzögerung zwischen der Erfassung und der Anforderung der Auslegung des Produkts. Das ging die Zeit nicht, als das noch ein Jahr oder zwei Jahre dauern würde. Und das richtige Problem ist, wir sind an diesen schwierigen Momenten, in ein oder zwei Jahren können sich einfach Anforderungen schon total verändern. Und das war auch vor 20 Jahren schon so. Da wurde ein Softwareentwicklungsprojekt am Wasserfall abgewickelt. Dann kam der Entwickler stolz, strahlend zu ihren Anwendern, haben denen das fertige System gegeben, dann haben die drauf gesetzt und das nicht gespielt und gesagt, das brauchen wir nicht. Was sie schon alles kennen. Ja, das ist natürlich so gut. Weil die Entwickler haben irgendwas entwickelt, was wir nicht brauchen. Ja, die Anwender sollten irgendwas Geld zahlen, was wir nicht kaufen. Das ist nicht gut. Ja, und dann ein weiteres Modell, nur so herausgestellt als das Baumodell, das Baumodell, das war das alte Baumodell, da hat man gesagt, aus bürokratischer Sicht, aus Behördensicht, Mensch, das Wasserfallmodell ist eigentlich gar nicht so schlecht vertreten, weil ich jetzt nicht mehr. Also, wir müssen einfach wissen, stimmt das Produkt mit seiner Aktivität? Und das nächste ist das Produkt auch wirklich noch als ein Einsatzzweck geeignet? Also tatsächlich eine Verwendung. Und die beiden, eine Qualifikation und eine Validation. So. Die langen beiden Aspekte hat man in diesen alten Baumodellen berücksichtigt. Dieses alte Baumodell war für viele Bereiche im Projektbereich öffentliche Verwaltung wie die ERC vorgeschrieben. Das ist auch das vierte Modell. Die genaue Anforderungsentwicklung wird mit Qualitätssicherungsmaßnahmen kombiniert. Es gibt dann auch sowas wie Tailoring, also Anpassen an bestimmte Projekteigenschaften. Ja. Trotzdem ist dieses alte Baumodell äußerst schwer und dokumentiert. Ja. Also ganz, ganz viel Zeit, wenn man das Software spricht, guckt, dass ich immer die Ordner starte. Also Anforderungen und sonstige Dokumente. Das gibt kein Stück auf die Software. Dieses alte Baumodell wurde durch ein neues Baumodell XT abgelöst. Und extreme Anpassung. Ist aber immer noch, wir sind wirklich ein Modell. Aber der Auftraggeber, das ist ein Anwender, der ist etwas stärker. Einige. Also dadurch wird es sicherlich für ja, das Evolutionärmodell hatte ich eigentlich schon erwähnt. Man identifiziert ein Lernmodell von einem entwickelten Rechtssystem ausgehen, also das Kernsystem. Das ist ein grundlegender Ansatz, der gut geeignet ist, wenn die Anforderungen nicht genau vollständig bekannt sind. Was irgendwann passieren kann, ist, dass man erkennt, dass das System eigentlich eine Architektur besitzt, die dem Problem insgesamt nicht angeht. Ja, also ist dann fertig mit der Entwicklung und stellt fest, auch Verhältnung ziemlich verkurbt. Wir konsumieren gerade mal so. Ja. Jetzt müssten wir etwas mit dem Neuen machen. Jetzt fällt schon auf, das Grenzmodell hatte ich auch schon erwähnt. Hier haben wir okay, möglichst vollständige Anpassung aller Anforderungen, dann ist es aufgeteilt. Pakete und Werte, alle entwickelt. Hier ist natürlich so, Anforderungen sind von besser bekannt. Damit minimieren wir das Risiko, dass eine völlig unpassende System entwickelt wird. Aber wir haben das Problem, dass wir einfach diese Themen, die wir auch haben, und die Anforderungen vollständig sind. Wenn sich die Anforderungen dann verändern, vor dem Hintergrund wurde das sogenannte Kernmodell entworfen. Das ist im Grunde genommen ein Modell, das bei anderen Modellen steht, weil für jedes Teilprodukt in jedem Entwicklungszyklus ausgewählt werden kann, welches von dem Modell verwendet wird. Und was das hier gut gemacht wird, ist, obwohl es so eine Durchsaugung ist, kann man so den Hinsicht in der Rolle spielen. Und dann will man auch gleich Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu minimieren. Wir haben hier tatsächlich einen guten Abschluss, das hat man von uns angefangen. Das erfordert allerdings auch einen riesigen Management-Aufwand. Ja, das ist ein Zeichen, in dem das alles wurde, ich will auch den Namen Spirale, der ist sehr witzig. Allein der Name ist verdient daran, dass es auch optische Darstellungen gibt, die zeigt, dass es Spirale ist. Und Sie sehen hier das Ergebnis dessen, wenn man die Inhalte des Spirale, das ist tatsächlich eine optische Struktur einer Spirale. Also man startet mit unserem Tier, ja, das ist das Stichwort, der heute der Vorsitzende hat.